Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 16. Learchus an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wir erfreuen uns wieder eines Vorzugs, um welchen uns Athen und Syrakus beneiden, des Glücks, die schöne Lais nach einer mehr als vierjährigen Abwesenheit wieder in unsern Mauern zu besitzen, wenn anders die Erlaubnis, seine Augen unentgeltlich an ihrem Anschauen zu weiden, für eine Art von gemeinsamem Besitz gelten kann. Dies ist ein Recht oder vielmehr eine Wohltat, die sie, gleich der Sonne, allen Augen zugesteht, die es auf die Gefahr, ebenso wie von einem Blick in die Sonne geblendet zu werden, wagen wollen, in die ihrigen zu sehen. Irgend einer höhern oder geheimern Gunst kann sich unter allen, die sich darum zu beeifern scheinen, bis jetzt noch keiner rühmen. Aber auch diese ist schon so groß, dass einige Zeit hingehen dürfte, bis irgendein Übermütiger sich erdreisten wird, über die Unzulänglichkeit einer so geistigen Nahrung, der ungenügsamsten aller Leidenschaften zu knurren. In der Tat ist ihre Schönheit noch immer im Zunehmen und scheint sogar, anstatt durch die Zeit das Geringste von ihrer frischen Blüte verloren, im Gegenteil in der Blende, worin sie zu Sardes gestanden, einen noch höhern Glanz gewonnen zu haben. Etwas Gebieterisches, Königliches, möcht ich sagen, das in die Länge kaum erträglich wäre, wenn sie es nicht durch die liebenswürdigste Anmut der Sitten und das gefälligste Benehmen im Umgang zu mildern wüsste. Bei allem dem lebt sie auf einem so fürstlichen Fuß zu Korinth, dass zu besorgen ist, falls auch sie selbst reich genug wäre, es immer auszuhalten, die Korinthier möchten nicht artig oder demütig genug sein, es lange gut zu finden. Indessen, bis jetzt geht noch alles, als ob es nicht anders sein könnte. Das Volk, dem der Schein immer für das Wesentliche gilt, wird durch den Schimmer, womit sie sich umgibt, und ihre große Manier, das persische Gold in Umlauf zu setzen, im Respekt erhalten. Unsere Patrizier hingegen trösten sich mit dem Gedanken, dass eine solche Lebensart der geradeste Weg sei, die stolze Göttin desto eher zu humanisieren und endlich so geschmeidig zu machen, als jeder sie wenigstens für sich selbst zu finden wünscht. Da dies aber ganz und gar nicht in den Plan der Dame zu passen scheint, so würde, deucht mich, ein warnender Wink von einem vertrauten Freunde nicht überflüssig und vielleicht von guter Wirkung sein. Ich selbst bin zwar so glücklich, sie öfters zu sehen und sogar zu dem engern Ausschuss ihrer Gesellschafter zu gehören, aber wenn ich auch großmütig genug sein wollte, gewisser maßen gegen meinen eigenen vortheil zu handeln, so ist doch mein verhältniß zu ihr nicht von solcher art, daß ich mir ohne zudringlichkeit das amt eines erinnerers herausnehmen dürfte. Auf jeden fall, lieber Aristipp, wäre wohl das Beste, wenn du dich entschließen könntest, dich den Reizen der schönen Rhodus zu entreißen und mit der ersten guten Gelegenheit nach Korinth zu kommen. Lais selbst scheint beinahe gewiss darauf zu rechnen, und dein gastfreundliches Gemach im Hause deines Learch ist zu allen Stunden für deine Aufnahme ausgeschmückt. L.W. Ende von 16.